1. Israel war wie ein uppiger Weinstock, der reichlich Frucht trug, doch je mehr Wohlstand das Volk erlangt, desto mehr Alter errichtet es für fremde Götter. 2. Die Herrs unaufrichtigen geteilt war, massen es nun die Konsequenzen tragen, waren Gott ihr Alter zerbricht und ihr heiligen Gedenkstein zerstört. 3. In ihrer not werden es erkennen, dass es keinen König mehr haben. Weil es den Herrn nicht fürchteten und sich fragen, was ein menschlicher Herrscher ihnen überhaupt nutzen konnte. Vor es machen leve sprechen und schließen vertrage mit falschen Eiden, so dass die ungerechtigkeit wie Giftpflanzen in den Furchen eins Ackers wuchet. 5. Die Bewohner von Samaya werden sich und das Goldin Kalb von Bethaven sorgen, waren das Voken die Priester über den Verlas seines Glanzes trauen, wenn es wegefert word. 6. Sogar Diocese Gottsenbild word als Tribe für den Maktigen König nach Assyrien geschleppt, was Ephraim Schande bereiten word, die vertrauen auf Igene Plain scheitert. 7. Samaria word mitsamt seinem König untergehen, der wie ein kleiner Holzsplitter hilflos auf der Oberfläche des Wassers dahintrabt. 8. Die Opferstatten der Sunde werden verwüstet, so dass Dornen auf ihren Altaren wachsen, woraufhin die Menschen die Berge anfliehen werden, SIE vor DM Kommenden Gericht zu verbergen. 9. Sieht den Tagen von Gibeah hat Israel beharrlich gesündigt, und obwohl SIE dort widerstand leisteten, wird SIE der Krieg gegen die ungerechten nun unweigerlich einholen. 10. Gott beabsichtigt, SIE nach seinem Plan zu zuzuchtigen, in dem fremde Volke gegen SIE versammelt, SIE für ihr Doppelte should zur Rechenschaft zu ziehen. 11. Ephraim war wie ein gut dressiert Kuh, die gern drischt, doch nun wird Gott ein Jock aufligen und auch Judah und Jacob zur harten Feldarbeit zwingen. 12. Sack gerechtigkeit aus, im Gut zu ernten, und bereitet ihr Haus wie neues Ackerland vor, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis kommt und Heil schenkt. 13. Die Jedok Bosheit gepflat und Unheil gintet hat, must er nun die Frukte ihr Lugen essen, weil auf ihr Kriegswagen und die Menge ihr Soldaten vertraut hat. 14. Die Schalb word Kriegslam über ihrem Volk aussprechen und ihr Festungen werden zerstört werden, so wie einst Mutter und Kinde in Bethabel grausam vernichtet werden. 15. Auf die Gleichweise word man mit euch verfahren, weil ihr Bosheit kein Grenzen kennt, bereits im Morgengrauen word der König von Israel endgültig vernichtet sein.